Filter, Iteration, Halbplatte, Ringmodulator, Rhythmisierungseinrichtung und Magnetbandgerät mit veränderbarer Bandgeschwindigkeit. Beispiel 1. Als erstes Beispiel hören Sie subharmonische Tonreihen. Vom Hauptgenerator werden bei festgehaltener Steuerfrequenz subharmonische Teilungsverhältnisse mittels Umschaltung des subharmonischen Frequenzteilers abgeleitet. Es entstehen ganzzahlige Teilungsverhältnisse von 1/2 bis 1/16 der Frequenz des Steuergenerators. Beispiel 2. Frequenztransponierung einer Tonfolge beim Spiel auf den gleichen Tasten innerhalb einer Oktave durch jeweilige Umschaltung der Teilungsverhältnisse eines subharmonischen Frequenzteilers. Thank you. Beispiel 3. Vierfache subharmonische Mixtur. Die Teilungsverhältnisse der vier Subteiler sind 1/2, 1/3, 1/5, 1/8. Gespielt wird eine Tonfolge. Beispiel 4. Vierfache Mixtur mit anderen Teilungsverhältnissen. Diese sind 1/3, 1/5, 1/7, 1/8. Thank you. Beispiel 5. Ein weiteres Beispiel mit vierfacher subharmonischer Mixtur. Die Teilungsverhältnisse sind dabei 1 13, 1 14, 1 15, 1 16. Es entstehen Schwebungen, die in verschiedenen Tonhöhen gespielt werden. Beispiel 6. Vierfache subharmonische Mixtur, rhythmisiert und mit druckabhängiger Lautstärkeregelung gespielt. Beispiel 7. Kurzzeitiges Oktavrauschen in verschiedenen Oktavlagen mit Hall. Thank you. Beispiel 8. Klangfarbenerzeugung mittels des gleichen Formantfilters, das wir eben gehört haben. Die Eingangswellenform ist jedoch ein Mäander, in dessen Spektrum nur ungeradzahlige Teiltöne in einem bestimmten Amplitudenverhältnis vorhanden sind. Die Klangfarbe ändert sich wesentlich. Beispiel 9. Weißes Rauschen durch ein Oktavbandpass gefiltert und über einen Ringmodulator in seiner Frequenz verändert. Die Modulationsspannung ist ein Sägezahn, dessen Frequenz von der Klaviatur aus gesteuert wird. Beispiel 10. kurzzeitiges Oktavrauschen in verschiedenen Oktavlagen mit Hall, vierfache subharmonische Mixtur mit den Teilungsverhältnissen 1/12, 1/14, 1/15, 1/16 und Vibrato-Modulation. 11. Demonstrationsbeispiel einer zweifachen Synchronisation. Zuerst wird der Rhythmus aufgenommen. Dieser besteht aus einer vierfachen subharmonischen Mixtur, die rhythmisiert wird. Darauf wird eine Melodiestimme überlagert und in einem zweiten Synchronisationsvorgang eine Gegenstimme. Die so erhaltene fertige Tonaufzeichnung besteht aus insgesamt 6 Stimmen. Beispiel 12. Vierfache subharmonische Mixtur. Thank you. Beispiel 13. Umschaltung der Teilungsverhältnisse eines supharmonischen Frequenzteilers bei festgehaltener Steuerfrequenz von 1/2 bis 1/16 und zurück 1/16 bis 1/2. Thank you. Thank you.